ihnen deutlich zu machen, dass sie diejenigen sind, die erstens über ihr Leben Bescheid wissen und ich, wenn sie mir über ihr Leben nichts erzählen, über Leiden nichts erzählen, über das, was sie darüber wissen, woher das Leiden kommt, dass sie zu ihren Eltern nichts erzählen. Oder eine Patientin, die ich da auch als Fall ein Beispiel habe, die sie mir über ihre Missbrauchserfahrungen nichts erzählen kann, dann kann ich natürlich nicht viel bewirken. Ich kann auch therapeutisch machen, ich kann auch therapeutisch machen. Also einmal sind sie Subjekt für mich, auf der Ebene Subjekt-Beziehung, weil sie die Experten für ihre Leben sind. Zweitens sind sie, und das sage ich Ihnen immer ganz deutlich, ich kann Unterstützer sein, ich kann Aufklärer sein, ich kann versuchen, sie aufzufangen. Ich sage das ruhig mal, das sind so therapeutische Begriffe, aber das passiert natürlich, dass man in einer Krise ist, dann fängt man irgendwie auf, um deutlich zu machen, dass es doch sinnvoll ist, weiterzuleben und so weiter. Zum Beispiel von einem Einzelfall dann sagen, aber ich mache Ihnen deutlich, dass nur Sie selbst etwas an Ihrem Leben verändern. Nicht ich für Sie. Ich bin nicht der Stellvertreter, der jetzt für Sie handelt. Ich bin nicht derjenige, der in Ihr Leben eingreift. Ich stelle Ihnen mein Wissen zur Verfügung. Ich stelle, und das ist aufwendig, ich behalte mein Wissen nicht für mich, sondern ich versuche, Ihnen das Wissen, von dem ich meine, das können Sie gebrauchen, damit können Sie für Ihr Leben, für die Veränderung, für das Leben, was immer, das stelle ich Ihnen zur Verfügung. Schon ein bisschen bin ich auch Lehrer, Vermittler. Aber, das muss deutlich sein, die Veränderung ist Sie selbst. Das ist bei depressiven Patienten ist das ganz, ganz schwierig. Oft, weil die wieder das Problem haben, dass sie unter Antriebslosigkeit sind. Dass sie können nicht. Sie sitzen und sitzen und sagen, ich würde zu mir haben, aber ich kann nicht. Und ihnen häufig machen, also jetzt versuchen wir nochmal verständlich zu machen, warum es nicht, dass sie im Sessel sitzen und nicht können. Und was läuft dabei drin? Aber vielleicht könnten Sie versuchen, nur so geht es. Ich komme nicht zu Ihnen nach Hause und nehme Sie an die Hand und sage, so, jetzt gehen wir mal weiter zurück. Das müssen Sie machen. Das soll ich nicht. Also warum können Sie das nicht? Doch, machen Sie es. Ich mache das bei Angstpatienten. Bei Depressiven, bei Angstpatienten. Mit denen gehe ich auch raus, die haben vor den Türen. Das ist schon. Aber bei Depressiven mache ich das nicht. Weil die müssen lernen, die müssen wirklich lernen, allein im Moment. Und wenn es nur der Weg ist, sagen wir mal, um die Ecke zum nächsten Bäcker. Und also dieses, sie erziehen als handelnde Subjekte und als verschiedene Subjekte. Das ist das, was ich hier meine mit der Subjekt-Subjekt-Beziehung. Und dann ist die Aufklärung nicht etwas, ich bin von Experten, sondern ich stelle das zur Verfügung, was ich zur Verfügung stellen kann für diesen therapeutischen Prozess. Und der Klient stellt das zur Verfügung, was er zur Verfügung stellt. Ich weiß, das ist, also natürlich bleibt da irgendwo immer so eine gewisse Asymmetrie. Also das ist idealtypisch, so ist es wunderbar, wenn es so läuft und manchmal läuft es auch so, aber häufig ist es doch nicht so. Angstpatienten zum Beispiel, wenn man jahrelang nicht mehr vor die Tür gegangen ist, weil man Angst hat, eine Türschwelle zu überschreiten, dann ist es so, man muss sich da hingehen, man muss ein Kind an die Hand nehmen und sagen, so, das war nicht mehr zu sein. Ich schütze dich, wenn du vor der Stelle jetzt und du merkst, du kannst nicht mehr, also wenn du zurückgehen kannst, wenn du es nochmal und so. Da wird das dann ja ein bisschen asymmetrisch. Aber manchmal geht es auch nicht. Ja. Wir sind aber noch, also ganz schön, weil wir schon eigentlich geht es hier um die Verschiebung von Anführungszeichen.

Für all die, die mal Therapeuten werden wollen, was bezahlt niemand? Rateprüfung können. Und man sitzt Stunden mit solchen Berichten, also mit solchen Protesten und so. Und ich glaube, das hat natürlich keine Rateprüfung. Also, aber das ist einfach ein Stück dieser therapeutischen Realität. Mit einem solchen Verständnis. Waren noch eine Frage? Ich würde Sie noch bitten, tatsächlich zu den Grenzen der therapeutischen Arbeit zu sprechen. Ich habe bislang schon so über Ermöglichungen, über Öffnung von Haftungsräumen gesprochen. Was sind so die Grenzen? Und was und wie unterscheidet sich so die emanzipatorische therapeutische Arbeit von der herkömmlichen, traditionellen therapeutischen Arbeit? Gibt es da grundlegende Differenzen? Also wenn jetzt in einer nicht kritisch-psychologischen, therapeutischen Praxis würde das groß anders aussehen, diese Klienten-Therapeuten-Beziehung, wie ist das vorzustellen? Also ich finde... Ja, bitte. Ich habe ja von Bildungsverbrechen gesprochen, zu Beginn und auch gesagt, aber ist ja viele Therapien hilft ja geworden, das ist ja auch ganz klar. Weil da war der Unterschied zwischen der und der Anästhetischen Kürze, da würde ich sagen, der Leute mit dem Herrn würde ja jeder Therapeut zu machen. Also ein vorsichtiges Problem ist ein Problem. Ist nicht ein Problem von außen, sozusagen das Bewertungsmuster eines Anliegens zu sprechen. Das ist völlig komplex und interessant. Das ist ein Subjekt. Subjekt genügt, der über die individuelle Situation genauso mit sozialen zusammen. Wenn die Frau, also in einer solchen Situation, ein anderer ähnlich in der Situation stehen, die für Sie und für andere nützlich der Arbeit, ist es von nächster Sicht der Erweiterung der subjektiven Handlungsfähigkeit. Das mag es aber allgemein politisch erreicht, um ja auch gleichzeitig kritisch zu sein. Aber da muss man schon die Qualität die gesellschaftliche Veränderung hat, sondern sozusagen an Vorleistungen nicht, damit Leute überhaupt in der Lage sind, in der Situation bündig sein zu können. Also das ist sozusagen ein erster Schritt. Also ich finde, ich habe jetzt schon eine ganze Menge dazu gesagt, was eigentlich eine kritisch-psychologische Arbeit unterscheidet von einer normalen, ich sag mal, normalen psychotherapeutischen Arbeit. Und ich kann das, was ich hier jetzt versucht habe zu erläutern, dadurch unterstreichen, dass ich sage, ich kriege ja mit, was die Kolleginnen und Kollegen machen, wie die arbeiten. Und ich kriege über manchen Patienten, der dann bei mir landet und der vorher woanders war, mit, wie Kollegen arbeiten. Da gibt es keine Aufklärung.